Kapitel 37 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Abschied einem Auswanderer. Und muss es sein, und müssen wir uns trennen, wohlan. So schenkt noch einmal ein und lasst noch einmal zu dem Wein die Herzen lodernd brennen. Du gehst, o Freund, nicht tränenlos, o lass sie rinnen, denn ach, von deiner Mutter Schoß, du reist vom Vaterland dich los, ein neues zu gewinnen. Von fremder Küste, stolz und frei, die Wälder hörst du rauschen, willst gegen seidne Sklaverei, willst gegen bunte Lieverei, die nackte Freiheit tauschen. Du bist es satt, ein Knecht zu sein und frei, dich nur zu träumen. Du bist es satt, mit Heuchelein, mit goldener Worte Flitterschein, die Kette zu umsäumen. Du bist des eigenen Volkes satt, der Schmach gewohnten Seelen, des Volkes, das zum Handeln matt, Gelehrte nur und Dichter hat und dem die Männer fehlen. Du wirst nicht glücklich werden, nein, auch nicht im freien Lande. Doch willst du lieber elend sein, im fremden Land, stumm und allein, als Knecht im Vaterlande. O dürften wir in deinem Lauf, o dürften wir dich halten und dürften sagen, schau hinauf, da steigt die Sonne schon herauf, der Tag will sich entfalten. Umsonst. Noch säumt das holde Licht, noch sind die Herzen bleiern, noch rühren sich die Schläfer nicht, noch ist das Höchste ein Gedicht, das die Poeten leiern. Und doch, ihr Brüder, schenket ein, doch muss ein Morgen tagen, da bricht die Freiheit stolz herein, da wird bei Ja, da wird bei Nein, da wird das Joch zerschlagen. Ein Tag, wo die Trompete klingt, die Männer anzuwerben. Es kommt ein Tag, der Sturm beschwingt, zurück in unseren Arm dich bringt, zu siegen und zu sterben. Ende von Kapitel 37.